1. Das Wort des Herrn erregt mich erneut mit einer spezifischen Botschaft, die ich verkünden sollte. 2. Menschen richte deine Aufmerksamkeit auf die Ammoniter und Prophezeiungen sie, ihnen mein Urteil mitzuteilen. 3. Sage denne Moniten, das sie die Wort Gottes hören sollen, denne kritisiert ihr Schadenfreude über die Entweihung des Heiligtums, die Verwastung Israels und das Exil Judas. 4. Als Konsequenz wird Gott allein den Volken des Ostens übergeben, damit dies dort ihr Lager aufschlagen, ihr Siedlungen errichten und die Erzeugnis des Lands verbrauchen. 5. Die Stadt Rabbah wird in ein Weide für Kamele verwandelt und das gesamte Gebiet der Ammoniter in einen Ruheplatz für Schaf, damit sie die Autorität des Herrn anerkennen. 6. Der Herr erklärt, dass die Ammoniter wegen ihrer Chefen verrackten und ihrer demonstrativen Freude über das Schicksal Israels zur Rechenschaft gezogen werden. 7. Die Schalb wird gottgegen sie vorgehen, sie zur Beutander Nationen machen und sie vollständig vernichten, damit sie erkennen, dass der Herr ist. 8. Gott spricht auch über Mob, das behauptet hat, das Haus Judah unterscheid sich nicht mehr von den anderen heidnischen Volken. 9. Infolgedessen wird Gott die Grenzen Moabs schutzlos machen und sein Praktiksten Stadti, wie Bet Jeschimot, Bulmin und Kujatajim, der Zerstörung preisgeben. 10. Wird Diocese Gebiet zusammen mit dem Land der Ammoniter den Volken des Ostens überlassen, so dass die Ammoniter als eigenstandiges Volk in Vergessenheit geraten. 11. Durch die Vollstreckung Diocese Erteils und Mob wird Gott sicherstellen, dass sie seine Souveränität anerkennen. 12. Der Herr verurteilt Edom, weil es sich auf Ratschsuchtige Weise Haus Juda vergangen und der Durch ein Schwerschut auf sich geladen hat. 13. Gott kündigten, Edom zu bestrafen, indem sowohl Menschen als auch wie vernichtet und das gesamte Land von Timon bis dann Durch Krieg verwüstet. 14. A word sein Volk Israel dazu bestimmen, das erteilen Edom zu vollstrecken, damit Edom die Konsequenzen seines Zorns und seiner Vergeltung zu spüren bekommt. 15. Auch die Philister werden verurteilt, das vom Hass und langjährige Feindschaft heraus ratschsuchtig handelten und die vernichtung Israels anstrebten. 16. Die Schalb wird der Herr gegen die Philister vorgehen. Die Kreta vernichten und alverbliebenen Bewohner der Küstenregion ausrotten. 17. Durch massive Vergeltungsmaßnahmen und Hartbestrafungen wird Gott sein Urteil vollstrecken, damit sie erkennen, dass der Herr ist, wenn sie zur Rechenschaft zieht.